Meine Damen und Herren an Gleis L, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ladies and gentlemen on platform 11, please board the train. Keep clear of the doors and take care by the train. Dein Pfleger wieder so mit dir spricht. Und so rollt dieser Zug des Lebens, auf den du aufgesprungen bist, vorbei am Hier und am Eben, an dem, was man verdrängt und vergisst. Huhuhu.